draußen Regen, er fällt auf mich herab. Es wird langsam kalt, die Zeit wird langsam knapp. Ich muss weiterlaufen, um mein Ziel zu erreichen. Doch es ist nicht immer einfach, seinen Mann zu beweisen. Der Regen wird stärker, die Klagen immer stärker. Sie machen mich nieder, doch ich steh immer wieder auf, bis ich nicht mehr kann, so ist mein Lebenslauf. Ich steh meinen Mann und beweise es auch. Das Leben ist hart, doch es wird noch härter. Es fickt mich hart, doch ich werde dadurch stärker. Jede Niederlage habe ich hingenommen und lernte drauf. Ich muss weiterlaufen, immer geradeaus. Das Leben ist hart, doch es wird noch härter. Es fickt mich hart, doch ich werde dadurch stärker. Jede Niederlage habe ich hingenommen und lernte drauf. Ich muss weiterlaufen, immer geradeaus. Ich renne und renne, sehe noch kein Ziel. Meine Beine werden schwach, doch ich kämpfe weiter wie ein Tier, der Stress steigt. Die Wut baut sich auf, ich verarbeite diesen Kampfsport. So ähnlich ist mein Lebenslauf, das Leben verteilt Schläge ins Gesicht, es tritt doch auf dich ein, bis man zusammenbricht. Stehst du jetzt auf oder bleibst du liegen? Ich sag dir, mein Freund, ich will immer wieder siegen. Das Leben ist hart, doch es wird noch härter. Es fickt mich hart, doch ich werde dadurch stärker. Jede Niederlage habe ich hingenommen und lernte drauf. Ich muss weiterlaufen, immer geradeaus. Das Leben ist hart, doch es wird noch härter. Es fickt mich hart, doch ich werde dadurch stärker. Jede Niederlage habe ich hingenommen und lernte drauf. Ich muss weiterlaufen, immer geradeaus. Freunde helfen dir bei diesen schweren Tagen, doch du musst es bestimmen, wie dein Leben weitergeht in diesen Tagen. Auch wenn alles auf Anhieb nicht schlapp, steh wieder auf, um zu kämpfen wie im Fight Club. Das Fleisch ist schwach, der Wille ist stark. Selbst wenn alle gegen mich sind, gibt's für mich kein Zurück. Ich brauche kein Glück, um mein Ziel zu erreichen. Ich gehe selbst über Leichen. Das Leben ist hart, doch es wird noch härter. Es fickt mich hart, doch ich werde dadurch stärker. Jede Niederlage habe ich hingenommen und lernte drauf. Ich muss weiterlaufen, immer geradeaus. Das Leben ist hart, doch es wird noch härter. Es fickt mich hart, doch ich werde dadurch stärker. Jede Niederlage habe ich hingenommen und lernte drauf. Ich muss weiterlaufen, immer geradeaus. Glück und Verstand brauchst du dein ganzes Leben lang. Wenn du's mal nicht schaffst, dann steh deinen Mann. Selbst wenn ich in die Tiefe stürze, habe ich Freunde, die mich auffangen würden. Nimm dir das als Beispiel und steh wieder auf, um das Leben zu genießen. So ist der Lebenslauf, selbst wenn man das Verlangen hat, sich zu erschießen. Das Leben verweist halt viele Krisen. Das Leben ist hart, doch es wird noch härter. Es fickt mich hart, doch ich werde dadurch stärker. Jede Niederlage habe ich hingenommen und lernte drauf. Ich muss weiterlaufen, immer geradeaus. Das Leben ist hart, doch es wird noch härter. Es fickt mich hart, doch ich werde dadurch stärker. Jede Niederlage habe ich hingenommen und lernte drauf. Ich muss weiterlaufen, immer geradeaus.